Die proamerikanischen Landesverräter in Südkorea veranstalten derzeit die Jubiläumsfeier zum 100. Gründungstag der 2. Division der US-Truppen in Südkorea, was alle Kreise und Schichten Südkoreas scharf verurteilen. Im Rahmen dieser Feier, die am 10. Juni mit dem Jubiläumskonzert begonnen hat, sind verschiedene Veranstaltungen wie die Südkorea-Reise der US-Soldaten außer Dienst und die Enthüllungsfeier der plastischen Figur, die die USA-Südkorea-Freundschaft symbolisiert, vorgesehen und werden bis zum 26. Oktober, Gründungstag der 2. Division der US-Truppen, stattfinden. Der Sprecher der nördlichen Direktion des Gesamtnationalen Sonderuntersuchungskomitees für die Klärung der Wahrheit der Verbrechen der US-Truppen brandmarkte am 17. Juni in seiner Stellungnahme diese Gedenkfeier und die Handlung der südkoreanischen Regierung, die diese Feier unterstützt, als Nationalverrat voller proamerikanischer Kriecherei und als eine unverzeihliche leichtsinnige Handlung gegen die Geschichte und Tendenz nach der Souveränität. Die US-Truppen in Südkorea sind die Räuber und Bestien, die über 70 Jahre lang in Südkorea allerlei Verbrechen wie Mord, Beraubung, Diebstahl und Vergewaltigung begangen haben. Trotzdem halten die proamerikanischen Schurken für die Mörder und Halunken der US-Truppen das Gratulationskonzert ab und verschwenden dabei die Blutsteuer von der Bevölkerung. Mit diesem Landesverrat empfinden sie sich gar nicht die nationale Empörung und die Schande. Solange die US-Truppen Südkorea besetzt halten und die proamerikanischen Landesverräter da sind, werden das Leiden und das Unglück der Südkoreaner fortbestehen. Der Weg dazu, der Schande und dem Leiden ein Ende zu setzen und die Würde und Souveränität der Nation wieder zu erlangen, liegt im Abzug der US-Truppen aus Südkorea, Wurzel allerlei Unglücke und Katastrophen. Alle Kreise und Schichten in Südkorea sollten den verruchten und aggressiven Charakter und das bestialische Wesen der USA, die von Blutsbund und Verbündeten lauthals reden, genau einsehen, den Massenkampf für den Abzug der US-Truppen noch kräftiger entfalten und die Jubiläumsfeier zum 100. Gründungstag der 2. Division der US-Truppen in Südkorea, veranstaltet von proamerikanischen Konservativen, entschieden verhindern und vereiteln.